Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag auf den freien Radios Berlin-Brandenburg, 16 Uhr, eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus, herzlich willkommen zur Sendung. Heute in der Sendung. Wir haben heute vier Dinge für euch vorbereitet. Zum einen einen ausführlichen Bericht von Mieterinnenprotesten, die es am vergangenen Samstag in Kreuzberg gab. Dort will die Idealversicherung mit einer Unterfirma einen Hotelneubau bauen mit über 700 Betten, Tourismus, Aufwertung, Verdrängung, Gentrifizierung. Das ist das, was die Nachbarinnen dort wahrscheinlich ziemlich zu Recht befürchten, denn es gibt ja schon Erfahrungswerte im Stadtteil. Und sie waren sehr vehement dagegen, und was sie zu sagen hatten und was auch andere, die ebenfalls von Verdrängung im Stadtteil bedroht sind, zu sagen hatten, das könnt ihr heute hier ausführlich hören. Mumia Abu Jamal hat sich gemeldet mit einem Kolumne über eine Gefangene, die demnächst freigelassen wird, Cynthia Braun, ihre unglaublich brutale Geschichte und die drakonischen Gesetze, die in einigen Bundesstaaten der USA zu wirklich erschreckenden Haftstrafen und Urteilen führen. Das Thema seiner Kolumne heute. Natürlich haben wir einen aktuellen Demo-Ticker, der wird sich hauptsächlich mit dem Polizeikongress am Wochenende beschäftigen, beziehungsweise den Protesten dagegen. Der Polizeikongress ist ja erst in der kommenden Woche, aber nächsten Samstag gibt es schon die erste Demonstration dazu. Und dann natürlich ausführliche Veranstaltungshinweise, denn es ist einiges los. Menschen machen sich eine Menge Gedanken in dieser Stadt, wie wir eine gerechte und eine befreite Gesellschaft erreichen können. Da sind wirklich hörenswerte und sehenswerte Sachen in diesen Tagen geboten. Das alles hier in der Sendung. Bevor wir einsteigen, etwas Radau-Musik und dann geht's los. We'll be right back. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Während die staatstragenden Medien in diesem Stadt gerade ihren Hauptgegner in irgendwelchen Bausenatsstellen gefunden haben, die da angeblich nicht schnell genug irgendwie Kapitalinteressen bedienen, wo dann vielleicht auch ein paar Wohnungen gebaut werden, haben viele Berlinerinnen und Berliner längst erkannt, dass Stadtpolitik selbst in die Hand genommen werden muss, dass man das dies den Konzernen und denen, die da aus Profit machen, nicht überlassen darf. Wir haben ja jetzt beinahe jede Woche hier Beispiele von Protesten. Letzte Woche die Leute für die Meute-Demo. Auch am vergangenen Wochenende kamen wieder viele Menschen zusammen, ebenfalls wieder in Berlin-Kreuzberg, ca. 300, versammelten sich an der Marianenstraße, Ecke Skalitzer Straße. Dort will die Idealversicherung mit einer Unterfirma ein großes Hotel bauen. Was das Problem damit ist und was die Anwohnerinnen und Anwohner zu sagen hatten und was sie gedenken zu tun, das könnt ihr jetzt hier in diesem Beitrag hören. Je mehr wir sind, umso besser! Ja, der Druck der Straße ist jetzt gerade vielleicht das Einzige, was den Hotelbau noch verhindern kann. Weil, wie ihr vielleicht wisst oder manche von euch, gibt es eine Baugenehmigung für dieses Projekt, aus dem unsere Albträume bestehen. Hostel mit Hotel, Reisebusse, Einkaufsmeile, all das, was wir hier im Kiez überhaupt nicht gebrauchen können, weil wir nichts davon haben. Seid ihr noch da? Genau, wer hier das Ganze vorhat, das ist die Idealversicherung, die idealerweise Lebensversicherungen verkauft und Bestattungsinstitute betreibt. Und jetzt ganz fett in den Immobilienmarkt eingestiegen ist und hier in Kreuzberg 36 ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Wenn ihr das kacke findet, könnt ihr das der Idealversicherung einfach mitteilen. Vielleicht auf Facebook zum Beispiel. Die sollen ruhig wissen, wie wir das finden und vielleicht auch mal ein bisschen um ihre Profite fürchten. Das ist nur so eine Idee. Und jetzt gibt es einen inhaltlichen Input, damit ihr ein bisschen mehr Infos darüber bekommt. Und ich übergebe das Mikro an meine Genossin. Ja, also vielen, vielen Dank, dass so viele Leute hier sind. Wir sind mehr als glücklich. Ich bin nicht der Meinung, dass wir komplett verzweifelt sind und der Druck auf der Straße das Einzige ist. Wir versuchen auch Druck über die Politik zu machen, aber auf jeden Fall brauchen wir dafür viele Leute, die zeigen, dass sie keinen Bock auf weitere Kommerzialisierung und Touristifizierung von Kreuzberg haben. Wir müssen trotzdem laut sein. Ich will euch kurz was erzählen über die Bauherren. Das ist die Pro 36 Area GmbH. Da gibt es hier so ein winziges Schild, steht das drauf. Die Pro 36 Area GmbH gehört zur Idealversicherungsgruppe. Die Idealversicherung hat ein großes Geschäftshaus in der Kochstraße 26 mit einer großen Fassade, mit vielen Fahnen davor. Und die Idealversicherung ist laut Geschäftsführer vor einiger Zeit, 2015, sagte, wir sind sehr intensiv in den Berliner Immobilienmarkt eingestiegen und haben aus den Mieteinnahmen einen stetigen Zufluss von Kapitalerträgen. Das ist sehr interessant. Leider ist also sehr intensiver Einstieg bedeutet, dass die Pro 36 Area GmbH nur eine von 6 Immobilienobjektgesellschaften ist, die zu der Idealversicherung gehören. Diese Immobilienobjektgesellschaften sind Teil des Sicherungsvermögens der Versicherung. Was heißt das? Also mit den Gewinnen auf dem Immobilienmarkt schafft es die Versicherung, besonders gute Konditionen für ihre Produkte rauszuschlagen. Also die sind dann sozusagen Marktführer bei privaten Pflegeversicherungen. Die haben sowas wie ein, das nennen sie Krebs-Airbag. und weitere Produkte, die irgendwie gegen die Angst wirken sollen. Weil der Sozialstaat nicht funktioniert, weil die Leute nicht genug Unterstützung haben im Alter, bei Krankheit. Und deshalb wenden sie sich an diese Versicherung. Und krankerweise wird also mit der Angst, mit der die Menschen, die versuchen, sich aus der Angst, die der Kapitalismus schafft, freizukaufen, tragen dann noch dazu bei, dass hier Leute verdrängt werden wegen steigender Mieten und steigender Gewerbemieten und einer weiteren Scheißentwicklung unseres Kiezes. Damit muss Schluss sein. Wir wenden uns dagegen. Und jetzt sage ich nochmal, warum wir hier protestieren. Also, die Dimension dieses Projektes ist untragbar für die Nachbarschaft und wird unseren Kiez weiter dramatisch verändern. 10 Etagen und eine Shopping Mall über 3 Stockwerke. Ein solcher Großbau wird den Charakter der Nachbarschaft komplett verändern, zum Schlechten hin. 750 Touristinnen und Touristen, die hier tagtäglich rumlaufen und konsumieren, führen zu einer weiteren Verdrängung. Wir sind der Meinung, dass unser Bezirk jetzt schon stark unter dem Tourismus zu leiden hat. Schon jetzt haben wir mehr und mehr hochpreisige Schickimicki-Läden, die alteingesessene Kneipen und Läden vertreiben. Warum ist das so? Weil die meisten Touristinnen und Touristen alle Preise zahlen, anonym internationalen Schick bevorzugen und keine normalen Dienstleistungen, die wir hier brauchen, nachfragen. Schon jetzt fürchten darum alle Besitzerinnen und Besitzer normaler Läden in der Nähe, dass ihnen die Verträge gekündigt werden, weil die Vermieterinnen und Vermieter lieber was Schickes in die Geschäftsräume haben wollen und damit auch den Touristenmarkt bedienen. Wir haben schon viele Beispiele davon im Kiez. Gerade jetzt zum Beispiel am Cottbusser Damm kämpft der kleine Klamottenladen Kamelmode ums Überleben. Total nettes Ehepaar, die stehen vorm Aus, riesig verschuldet der Vermieter hat ihnen wortwörtlich, weil er lieber was Schickes in den Laden haben will und nicht so einen Billig-Klamottenladen, den Mietvertrag gekündigt. Ich bin jetzt auch fertig. Naja, wir fragen uns jetzt eigentlich nur noch mal, wie dieser Riesenhotelkomplex eigentlich genehmigt werden konnte. Wir finden das ein Skandal. Wir fordern von der Politik ein wirkungsvolles Einschreiten gegen die weitere Kommerzialisierung unseres Kiezes, ein wirkungsvolles Einschreiten gegen steigende Gewerbemieten und steigende Wohnmieten. Und wir wollen, dass hier endlich was passiert. Und wir werden ziemlich viel Krach machen, weil wir die Schnauze voll haben. Ein sehr, sehr großer Konzern namens Google wollte hier im Kiez einen sogenannten Startup-Campus errichten. Von der Politik wurde alles genehmigt, aber die Anwohnerinnen waren wirklich richtig sauer und haben gesagt, wir haben überhaupt keinen Bock hier auf so einen Startup-Campus, der diese Entwicklung von steigenden Mieten und Verdrängung nochmal anfeuert. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind auf die Straße gegangen. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben sogar mal Farbbeutel gegen das Gebäude geschmissen. Sie haben Plakate aus den Fenstern gehängt. Sie haben gezeigt, dass sie sauer sind. Und nach einigen Monaten Protest hat Google gesagt, okay, alles klar, wir kommen nicht nach Kreuzberg. Und wir hoffen sehr, dass wir das, was wir bei Google geschafft haben, auch hier bei der Idealversicherung schaffen. Wir haben keinen Bock auf euer Scheißhotel hier. Verpisst euch. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichten von einer Kundgebung am vergangenen Wochenende am Samstag in Kreuzberg. Ca. 300 Menschen waren dort gekommen, um ihren Unwillen gegen einen Hotelneubau, der weiteren Tourismus, Verdrängung, Gentrifizierung und viele Probleme für die Anwohnerinnen bringen wird, kundzutun. Aber das Hotel in Kreuzberg ist natürlich nicht das einzige Problem. Es gab Initiative Ratiborstraße, die ebenfalls das ähnliche Schicksal, also ganz konkret Abriss und Verdrängung, dort auf ihrem Gelände erwarten. Es gab die Meuterei und auch das seit Wochen besetzte Haus in der Großbärenstraße zumindest den Laden. Und da war ein Redebeitrag. Gegen steigende Mieten, gegen Zwangsräumung, gegen Verdrängung. Unter anderem mit einem sehr alten, aber etwas unkonventionellen Mittel, nämlich der Besetzung von näherstehendem Wohn- und Gewerberaum. Hierzu hören wir jetzt einen Redebeitrag. Hallo. Ich will was sagen zur Großbärenstraße 17a in Kreuzberg 61. Ja, näher ran. Das Haus Großbärenstraße 17a, das ist Großbärenstraße, Ecke Obentrautstraße, wurde systematisch entmietet und 2014 von dem größten katholischen Immobilienunternehmen übernommen, die das weiter leerstehen haben lassen, großteils. Und am 8. September wurde das Haus von einer Gruppe von Leuten besetzt. Die Hausprojektgruppe ist immer noch in dem Haus. Im Moment wird eine Wohnung bespielt, mit mehreren, wo es Veranstaltungen gibt, Nachbarschaftstreffen und so weiter. Aktuell sieht es so aus, wir haben Gespräche oder wir führen Gespräche auch mit dieser Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft. Die sind mehr oder weniger skurril, weil sehr viel gelogen wird in diesen Gesprächen. Wir haben zwar Vermittlungsleute oder Politikerinnen von den Grünen oder vom Bezirk Kreuzberg-Friedrichshain. Das nutzt aber nichts, weil in diesen Gesprächen, das sind eigentlich falsche Gespräche, muss man sagen, weil sie weder ergebnisoffen geführt werden, noch werden sie, wird da diese Ebene bedacht, dass man, wenn man schon vereinbart, dass man sich regelmäßig trifft und die Informationen austauscht, das passiert natürlich auch nicht von, jetzt will dazu sagen, von Seiten der des Wohnungsunternehmens als auch von Politikerinnenseite. Wir sind da noch drin. Es gibt, es gab eine Zwischennutzungsvereinbarung, die eigentlich verlängert werden sollte. Das passiert seit Monaten nicht. Es wird auch angefangen, in dem Haus wahrscheinlich bald einige Wohnungen zu sanieren. Wir wollen aber weiterhin, dass das Haus übertragen wird an die Hausprojektgruppe und an den Kiez, Großbärenkiez. Dafür gibt es nächsten Dienstag am 12. Februar eine Kiezversammlung in der Wartenburgstraße in Kreuzberg 61. Das wird dann auch das Thema sein, wie der Kiez dazu steht, zur Besetzung und zu der weiteren Entwicklung dort. Es gibt eine ganze Kampagne unter dem Motto Hashtag besetzen. Letztes Jahr gab es eine Umfrage, da hat eine Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner gesagt, sie hält das Besetzen, das illegale Aneignen von leerstehendem Wohnraum für legitim. Auch das zeigt, die Menschen sind wütend und die Menschen vertrauen schon lange nicht mehr auf die herrschenden Parteien. Auch nicht auf die Linkspartei, die 2004, 2005 zehntausende Wohnungen zum Schnäppchenpreis verkauft hat. Nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner sind bedroht, nicht nur die Mieten von Wohnraum werden erhöht, Menschen werden zwangsgeräumt jeden Tag, sondern auch bezahlbare Gewerberäume sind kaum noch zu finden. Jetzt kommt ein Redebeitrag von einem akut bedrohten Projekt. Ja, hallo, ich bin von Leute für die Meute. Das ist eine Gruppe, die es jetzt seit einigen Monaten gibt, und zwar zur Unterstützung der Meuterei. Die Meuterei ist ein Kneipenkollektiv in der Reichenberger Straße 58, wie sicher viele von euch wissen, also ganz nah hier im Kiez. Und diese Gruppe hat sich gegründet, weil die Meuterei nur noch bis Ende Mai einen gültigen Mietvertrag haben wird, also akut bedroht ist. Und wir, die Leute von der Meute, Anwohnerinnen, Stammgäste von dieser Kneipe, wollen, dass sie bleiben kann. Denn die Meuterei ist nicht nur eine Kneipe, wo man irgendwie ein günstiges Feierabendbier trinken kann, sondern auch so ein total wichtiger sozialer Ort für den Kiez, in dem es Beratungen gibt, Mietberatungen, Sozialberatungen, in denen man sich treffen kann, in denen Filme gezeigt werden und alle möglichen Sachen stattfinden. Und genau, Der Mietvertrag soll Ende Mai auslaufen oder dieser läuft aus. Und das hat auch mit solchen Projekten wie diesen hier zu tun, denn auch der Eigentümer, die Celos Property GmbH von der Meuterei, erhofft sich in diesem Kiez, in dem die Mieten immer weiter steigen, einen ganz großen Profit, indem er das Objekt verkauft, anstatt es weiter an die Meuterei zu vermieten. Und wir solche Projekte wie die Meuterei verlieren und stattdessen so einen Scheiß hier bekommen, den keiner braucht. Das wollen wir nicht, deswegen versuchen wir alles zu tun, damit die Meuterei bleiben kann. Wir haben auch schon eine Demo gemacht vor ein paar Wochen und werden auch weitere Sachen machen. Keine Beute mit der Meute. Tiefe Ratiborstraße 14, das ist das Gelände hinten am sogenannten Dreiländereck, kennt ihr wahrscheinlich alle. Da gibt es den Wagenplatz, das Jockel und noch den Gewerbehof und die Werkstatt, die Autowerkstatt und so weiter. Insgesamt ungefähr 80 Arbeitsplätze sind da, plus eben der Wagenplatz, und das Gelände gehört der BIMA. Und wir haben im April erfahren, dass dort Flüchtlinge untergebracht werden sollen, was wir grundsätzlich total gut finden. Nur ist für uns natürlich auch wichtig und für die Nutzerinnen, dass es keine Verdrängung stattfindet und dass vor allen Dingen die Unterbringung nicht so vonstatten geht, wie der Senat das zurzeit als Politik nach wie vor betreibt, nämlich eine Notunterkunft, in der Flüchtlinge zu zweit oder zu dritt in einem Zimmer untergebracht sind. Und da wir ja alle wissen, wie der Wohnungsmarkt aussieht, ist auch klar, dass sie da nicht nur vorübergehend zur Not untergebracht sind, bis sie eine Wohnung haben, sondern das ist eine dauerhafte Art, Menschen den privaten Raum zu entziehen. Deswegen fordern wir zum einen keine Verdrängung der Nutzer und Nutzerinnen, die jetzt auf dem Gelände sind. Wir wollen gerne, dass Genossenschaften dort bauen können, gemeinnützige, um ein gemischtes Wohnen für dort zu organisieren und ein menschenwürdiges Wohnen für Geflüchtete, ein integratives Wohnen, und ja, und wir hoffen, dass wir von allen da auch eine Unterstützung bekommen. Kreuzberger Nachbarinnen und Nachbarn haben die Wohnungspolitik selbst in die Hand genommen. Sie lassen sich nicht mehr länger verschaukeln und sie warten auch nicht, dass irgendwelche reformwilligen, aber vielleicht gegen das Kapital nicht durchsetzungsfähigen Parteien das für sie tun. Sie wissen, dass nichts passiert, wenn man es nicht selber macht. Und ein Redner hatte zum Abschluss auch noch einen Tipp für alle, die sich dem anschließen wollen. Bezahlbare Mieten, bezahlbares Gewerbe und nicht so ein Scheißhotel. Und was tun wir jetzt? Eine ganz wichtige Sache ist natürlich, sich zu organisieren. Die Gruppe gegen das Hotel trifft sich jeden Mittwoch um 20 Uhr in Mahalle. Aber es gibt auch ganz viel, was wir selbst tun können. Jeder Einzelne und jede Einzelne von uns. Wir können mit unseren Freundinnen reden, wir können Flugblätter hier im Kiez verteilen, wir können Transparente aus unseren Fenstern hängen, wir können Stimmung machen, wir können im Netz aktiv werden, wir können vielleicht mal eine Mail oder einen Brief an die Idealversicherung schreiben. Ich glaube, es gibt ganz viel, was wir tun können, und in der gemeinsamen, vielfältigen Aktion, das haben wir auch schon bei diesem bescheuerten Google Campus gesehen, kann eine schöne, kreative, auch erfolgreiche Kraft entstehen. Ich wollte zu dem eben gehörten Beitrag nochmal nachreichen, dass die Gruppe No Hostel 36 natürlich auch im Internet zu finden ist, und zwar auf dem Blog nohostel36.noblogs.org, also 36 dann als Zahl geschrieben, nohostel36.noblogs.org. Wer sich das Ganze mal schriftlich anschauen will oder vielleicht auch schriftlich mit den Leuten dort, die diese Proteste organisieren, Kontakt aufnehmen möchte. We'll be right back. luego los trabajadores hacen mil explotación. Política y religión desaparezcan del mundo y al abismo más profundo caigan violentamente. Papa rey y presidente con todo el cortejo inmundo. Papa rey y presidente con todo el cortejo inmundo. Condición cumplida y que el derecho a la vida goce sin traba y sin tasa, que el albañil tenga casa y el sombrerero sombrero, que no se robe al obrero el fruto de su labor, que no quede explotador, sacerdote ni guerrero, que no quede explotador, sacerdote ni usurero. A bailar con alegría. Aman, sean libres para amarse y no tengan que humillarse por su condición sexual. Deseo con gran afán llegue el venturoso día que hundiendo la tiranía en la fosa del pasado sea el amor libertador, implantando la anarquía, implantando la anarquía, implantando la anarquía. Ausgehtipps für diese Woche. Heute am Mittwoch um 19 Uhr, also bald nach dieser Sendung, gibt's die A-Laden Experience. Herrschaftsfrei leben statt populistisch labern. Diese A-Laden Experience findet statt in der Kollektivkneipe Beiz. Aus dem Veranstaltungstext. Was zeichnet den Rechtspopulismus aus? Inzwischen werden auch hier in Berlin und anderswo Leute wach, wie beispielsweise Unteilbar. So wie zurzeit in Frankreich. Wie ist die sozialpsychologische Mentalität der Menschen, die hier in Deutschland beispielsweise die AfD wählen? Die Linke allgemein steht vor einer der großen Herausforderungen. Entweder im Mainstream der Grünen mitschwimmen oder die Reichen besteuern, wie es die Linkspartei möchte. Sie teilt das Schicksal des sogenannten Kaninchens vor der Schlange. Scheinbare Asylantenflut oder sogenannte Flüchtlingskrise und nicht nur im Osten der Republik vermeintlich abgehängt. Als Kompensation der Nationalismus und das völkische Denksuggerat als vermeintliche Ersatzreligion, die schon einmal kein sogenanntes tausendjähriges Reich brachte. Das sei, Zitat, die Angst vor der Freiheit, schrieb 1892 der italienische Anarchist Enrico Malatesta, wissenschaftlich später bestätigt von Erich Fromm. Bakunin stand für Empörung und Emma Goldman schrieb über das Gift des Denkens. Beider Ziel war die Überwindung jeglicher Herrschaft und damit auch die des Kapitalismus. Zwei gestandene Anarchisten, Michael Wilk und Wolfgang Haug, haben die Analyse der neuen Malaise in Buchform gebracht. Herrschaftsfrei statt populistisch. Wir stellen das Buch vor und möchten mit euch die darin enthaltenen Ideen diskutieren. Das Ganze heute Abend, Beginn 19 Uhr in der Beiz, in der Schönhauser Allee 26a Ecke Wörtherstraße in Berlin-Prenzlauer Berg, zu erreichen mit der U-Bahn zwischen den Bahnhöfen Senefelder Platz oder Eberswalder Straße auf der Linie U2. Morgen dann, am Donnerstag, gibt es im Kreuzberger Aquarium einen Infoabend zur Demonstration gegen den Polizeikongress. Schwerpunkt wird die Verwendung digitaler Überwachungsmethoden gegen Geflüchtete und gegen den rassistischen Polizeikongress generell, denn da findet ja am Samstag die große Demo statt. Veranstalterin sind oder Rednerin dort Anna Biselli von netzpolitik.org. Ein kurzes Input gibt es vom BürgerInnenasyl und danach Infos zur Demo vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen und Juristen an der HU, kurz auch AKJHU. Aus dem Veranstaltungstext. Angefangen an den Grenzen und weitergeführt in den Schreibtischen deutscher Behörden werden Migrantinnen und Migranten immer umfassender mit der Erfassung von biometrischen Daten, der Auswertung von Smartphones, sozialen Netzwerken und Geodaten sowie Sprachanalyse-Software konfrontiert. Die Ergebnisse landen in riesigen Datenbanken. So versuchen die Behörden die völlige Kontrolle darüber zu halten, wer sich wo aufhält. Die Überwachung soll es Menschen erschweren, dorthin zu gelangen, wo sie auf ein besseres Leben hoffen. Und wenn sie trotz aller Hürden die europäischen Grenzen überwunden haben, sollen die Daten es den deutschen Behörden einfacher machen, Menschen wieder abzuschieben. Diese Methoden der digitalen Forensik werden immer öfter gegen uns alle angewendet. Wenn Migrantinnen und Migranten und Asylsuchende werden sie sich jedoch an einer Gruppe zunächst ausprobiert, die sich kaum dagegen wehren kann. Um die Überwachung aller und insbesondere von Migranten voranzutreiben, arbeiten PolitikerInnen, Polizei- und Sicherheitsbehörden sowie Unternehmen eng zusammen. Sie treffen sich auf dem Europäischen Polizeikongress am 19. und 20. Februar in Berlin. Wie jedes Jahr tauschen sich dort über den Polizisten der Zukunft aus, während Unternehmen den Kongress finanzieren und die neuesten Waffen und Überwachungstechnologien präsentieren dürfen. Dieses Jahr steht der Kongress unter dem Motto, Zitat, Migration, Integration, Sicherheit. Wenn sich Sicherheitsbehörden zusammen mit Rüstungskonzernen darüber unterhalten, wer sich wohin bewegen darf und wie verhalten muss, besteht nicht nur aus antirassistischer Sicht Grund zum Handeln. In der Ankündigung des Europäischen Polizeikongresses wird die sogenannte Flüchtlingskrise als Sicherheitsrisiko dargestellt, dem die Polizei entgegenwirken müsse. Auch solle die Polizei enger mit Sozialbehörden zusammenarbeiten, um sogenannte Integration und Prävention zu erreichen. Tatsächlich stellt die Polizei aber vor allem ein Sicherheitsrisiko für Geflüchtete selbst dar. No Nation, No Border, Fight Law and Order schließt dieser Text und die Veranstaltung findet statt morgen am Donnerstag im Aquarium hinterm Südblock, Skalitzer Straße 6 in Berlin-Kreuzberg nahe der dem Kottbusser Tor-Station auf der Linie U1, U8. Und das Ganze ist natürlich im Zusammenhang mit der Demo am Samstag, grenzenlos selbstbestimmt solidarisch gegen die autoritäre Formierung und den wachsenden Polizeistaat. Die findet am Samstag, den 16. Februar statt, 17 Uhr ist da Beginn am Frankfurter Tor. Und wer weitere Informationen dazu haben will, geht auf die Webseite akj-berlin.de. So, am Freitag eine Veranstaltung um 19 Uhr im Zielona Gora, und zwar der Anti-Knast-Tresen mit dem Film Wenn Kameras eine Waffe sind. Am Freitag, den 15. Februar, zeigt laut Veranstaltungstext die Anti-Knast-Gruppe oder die Soli-Gruppe für Gefangene den Dokumentarfilm Gefängnisbilder von Harun Farocki. In diesem wird mit Bildern und Erzählungen gezeigt, wie die Maschinerie Knast funktioniert und wie sie tötet. Dieser Film am Freitag um 19 Uhr im Zielona Agora an der Grünberger Straße 73 am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain. Nahegelegener U-Bahnhof ist die Samariterstraße auf der Linie U5. Freitag haben wir zwei Partys oder Soli-Partys und Konzerte für euch rausgesucht. Einmal um 21.30 Uhr beginnen im Supermolli in Friedrichshain eine Soli-Party für die Kampagne Ende Gelände. Spielen werden dort Lea, die macht akustische Musik, Brass Riot, das ist ein Konzert, und danach gibt es die DJs Murel Gold und Gunilla und Jubik, und die legen auf oder spielen alle ab 21.30 Uhr im Supermolli in der Jessner Straße 41 in Berlin-Friedrichshain, nahe dem U- und S-Bahnhof Frankfurter Allee. Wer lieber Stromgitarren hören möchte, der kann ab 22 Uhr in die Köpi ins Koma F gehen. Da spielt Into Sickness, das ist eine Grindcore-Band aus Mexiko. Es gibt auch eine Support-Band, die zur Stunde noch nicht bekannt ist. Und die Köpi findet ihr wie immer in der Köpenicker Straße 137 in Berlin-Mitte, nahe dem Ostbahnhof oder der U8-Station Heinrich-Heine-Straße. So, das waren Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Centoya, free. Her name is Centoya Brown. Ihr Name ist Centoya Brown und sie hat die Hälfte ihres Lebens im Gefängnis verbracht. Warum? Weil sie als 16-jährige Jugendliche einen Mann erschossen hatte. Warum begeht ein so junger Mensch eine solche Tat? Weil der Mann, den sie tötete, ein Freier war und ihr Zuhälter sie wie ein Laib Brot an ihn verkaufte, nachdem er sie selbst vergewaltigt und unter Todesdrohung gezwungen hatte, für ihn anschaffen zu gehen. Als der Freier, ein 43-jähriger Immobilienmakler, sich nach Centoyas Worten seltsam verhielt und sie befürchtete, er wolle sie umbringen, fasste sie ihren ganzen Mut zusammen und erschoss ihn mit seiner eigenen Waffe. Das geschah 2004. Sie wurde verhaftet und im Alter von 16 Jahren aufgrund einer Entscheidung der Jury nicht nach Jugendstrafrecht, sondern als Erwachsene zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt. Fast 15 Jahre dieser faktisch lebenslänglichen Strafe hat sie inzwischen im Frauengefängnis von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee verbüßt. Regulär hätte sie erst nach 51 Jahren hinter Gittern, also im Alter von 67 Jahren, das Recht gehabt, vorzeitig auf Bewährung entlassen zu werden. Der Filmemacher Daniel Berman hat Centoya begleitet, seit sie verurteilt wurde, und brachte 2011 ihre Lebens- und Prozessgeschichte als Dokumentarfilm unter dem Titel Me Facing Life, Centoya's Story, ins öffentliche Bewusstsein. Seither setzen sich mehr und mehr Menschen in aller Welt dafür ein, dass der Fall neu aufgerollt wird. Der Hashtag Free Centoya Brown machte vor allem seit der Wiederholung des Films im Fernsehen 2017 im Netz die Runde, woraufhin über 500.000 Menschen eine Petition für die sofortige Freilassung Centoyas unterzeichnete. Stars aus dem Showgeschäft wie Kim Kardashian, Cara Delevingne und Rihanna erhoben ihre Stimme zu Centoyas Verteidigung und machten auf den Justizskandal aufmerksam. Die Sängerin Rihanna schrieb auf Instagram, Zitat, stell dir vor, du wärst im Alter von 16 Jahren von einem Zuhälter mit dem Spitznamen Halsabschneider zur Prostitution gezwungen worden. Nachdem du tagelang immer wieder von verschiedenen Männern unter Drogen gesetzt und vergewaltigt wurdest, kauft dich schließlich ein 43-jähriges Raubtier und nimmt dich mit zu sich nach Hause, um dich sexuell zu missbrauchen. Zitat Ende. Der Reality-TV-Star Kim Kardashian erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, das Rechtssystem der USA habe versagt. Zitat, es bricht mir das Herz zu sehen, dass ein junges Mädchen zur Prostitution gezwungen wird und dann, wenn sie den Mut hat, sich zu wehren, eine lebenslängliche Freiheitsstrafe bekommt. Erst am 7. Januar 2019 hatte der Gouverneur des Bundesstaates Tennessee, Bill Haslam, sie endlich begnadigt und ihre Entlassung auf den 19. August des Jahres festgelegt. An diesem Tag wird Centoya Brown exakt 15 Jahre Haft abgesessen haben und als erwachsene Frau von 32 Jahren ein Leben hinter sich lassen, das aus einer Aneinanderreihung von Albträumen bestand. Sie wolle sich den Rest ihres Lebens dafür engagieren, Zitat, andere Mädchen und Jungen zu helfen, nicht dort zu enden. Zitat Ende, wo sie selbst gestrandet sei, erklärte sie nach ihrer Begnadigung. Ihr Anwalt Houston Gordon sagte, die Entscheidung des Gouverneurs solle als, Zitat, nationaler Weckruf verstanden werden, die drakonischen Gesetze zu ändern, die es erlauben, dass Kinder und Jugendliche in Erwachsenengefängnisse gesteckt werden. Sie seien eben keine kleinen Erwachsenen. Diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal erschien im Original am 11. Januar 2019 auf Prison Radio unter dem Titel Centoya Free und am 11. Februar 2019 unter dem Titel Drakonische Gesetze in einer deutschen Übersetzung von Jürgen Heiser in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Thank you. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Radyoaktif Demo Ticker. Morgen am Donnerstag um 17 Uhr gibt's am Gedenkort für Burak Bektaş eine Geburtstagsgedenksveranstaltung. Aus dem Veranstaltungstext. Am 14.02.2019 wäre Burak Bektaş 29 Jahre alt geworden. An seinem Geburtstag kommen wir, Freundinnen und Freunde, Familie, Unterstützer und AktivistInnen am Gedenkort zusammen, um Blumen niederzulegen und gemeinsam Burak zu gedenken. Wir zeigen, dass Burak unvergessen bleibt. Burak kann seinen Geburtstag seit dem 5. April 2012 nicht mehr feiern. Er wurde im Alter von 22 Jahren ermordet. Die Ermordung von Burak Bektaş und der Mordversuch an zwei seiner Freunde ist nicht aufgeklärt. Die Forderung nach Aufklärung bleibt. Wir fragen, war das Tatmotiv Rassismus? Im Anschluss an das Gedenken gibt es im Anton-Schmaus-Haus an der Gutschmidtstraße 37 noch Tee, Kaffee und Kuchen und die Gedenkkundgebung morgen am Donnerstag ab 17 Uhr auf der Rudower Straße Ecke Laubsängerweg zu erreichen mit der U7 über die Station Britz Süd oder mit dem Bus. Und am Samstag dann, wir hatten es vorhin in den Veranstaltungshinweisen schon erwähnt, die große Demonstration Freiheit stirbt mit Sicherheit, Demonstration gegen den Berliner Polizeikongress. Und zwar unter dem Motto grenzenlos, selbstbestimmt, solidarisch gegen die autoritäre Formierung und den wachsenden Polizeistaat. Informationen dazu im Internet, zum Beispiel unter polizeikongress2019.noblocks.org. Und die Demonstration beginnt um 17 Uhr am Frankfurter Tor in Berlin-Friedrichshain und wird dann über verschiedene Umwege bis nach Berlin-Kreuzberg laufen. So, das war der Demo-Ticker für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Alright. Cry freedom. son of freedom truth. Take control of equal rights. Pay back debt for the abuse. Pay back. I'll strip you down to another anarchical crime. Freedom of course may take some blood. Control Police, Vorsicht, Rats in the Mask, warnten uns schon 2008 die Grindcore-Band Benediction. Technische Überwachung, vor allen Dingen digitale Überwachung, ja, ein durchziehendes Thema, nicht nur in dieser Sendung, sondern in unserem Leben. In der nächsten Woche wird der Berliner Polizeikongress bestimmt versuchen, große weitere Schritte auf diesem Gebiet zu übernehmen und viele Menschen werden versuchen, ihren Widerstand dagegen deutlich zu machen und auf die Straße zu bringen. Ihr habt es im Demo-Ticker gehört und in den Veranstaltungshinweisen. Das ist eine ernste Sache. Gleich kommt hier das Transition Radio um 17 Uhr. Das wird dann gefolgt um 18 Uhr von der Berliner Runde hier im Freien Radio Berlin-Brandenburg. Wenn ihr übrigens mal mitbekommen wollt, unser aktuelles Programm, ne, weil viele Leute sagen, sie können uns im Internet nicht mehr finden. Das stimmt und das stimmt auch wiederum nicht, denn die alte Webseite vom Pi-Radio, die wird nicht mehr gepflegt, der Blog, aber es gibt einen neuen Blog, der ganz genauso aussieht und der heißt erstaunlicherweise fr-bb, also Freie Radios Berlin Brandenburg, fr-bb.org. Wenn ihr da auf Programm klickt, da findet ihr eigentlich für jeden Tag die Auflistung der Sendungen und manche, wie wir zum Beispiel, geben sich da auch Mühe, noch konkrete Sendetexte für den jeweiligen Tag reinzuschreiben, also damit ihr dann auch schon im Vorfeld wisst, was euch da erwartet, beziehungsweise dass auch Freundinnen und Bekannten zur Beachtung weiterleiten können, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Und das ist ein Thema, das wollte ich jetzt auch nochmal anschneiden, weil davon lebt Freies Radio ein bisschen auch. Wir haben keine WerbepartnerInnen, wir haben kein Geld, um uns irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Aber was wir gut können, ist auch Podcasting machen, zum Beispiel hier von Radioaktiv Berlin. Ihr werdet in wenigen Stunden diese Sendung hier bereits auf unserem Blog finden können als Podcast. Und wenn ihr das dann noch ein bisschen weiterverteilen würdet, wenn es euch gefällt, das hilft wirklich extrem dabei, freies Radio auch zu den Leuten zu bringen, die es interessiert und die damit was anfangen können. Deswegen sage ich mal unsere Blogadresse an. Die heißt im Augenblick radioaktivberlin.blogsport.de. Ich wiederhole das nochmal. radioaktivberlin.blogsport.de. Ich sagte gerade im Augenblick, denn leider wird Blogsport zum Ende des Jahres, also des Jahres 2019, wir haben jetzt noch lange, lange Zeit, schließen und wir müssen uns um eine neue Lösung bemühen. Das werden wir dann auch irgendwann, ich schätze mal im Sommer, in Angriff nehmen. Aber klar ist, radioaktivberlin.blogsport.de ist erstmal für das nächste Dreivierteljahr der Platz, um Podcasts zu finden und diese Seite zu finden und ja, Freunden und Bekannten vielleicht darauf aufmerksam zu machen, sei es über E-Mails, über Social Media und so weiter und so fort. Das letzte Wort in dieser Sendung, das hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal seit 1981 in Haft in den USA, in Pennsylvania, für einen Mord, der ihm nie bewiesen wurde. Real, das wissen sehr viele Menschen, nicht nur in Pennsylvania, sondern eigentlich in der ganzen Welt, weil er den Herrschenden mit seiner Radioberichterstattung ein Dorn im Auge war. Er wurde ja mit gefälschten Beweisen verurteilt. Es gibt zahlreiche Kritiken und ich habe inzwischen gemessen fast einen Meter Bücher in meinem Bücherregal, die sich mit seinem Fall auseinandersetzen. Und wir sind uns sicher, dass er demnächst freikommen wird, auch wenn es immer wieder heftigen Gegenwind gegen seine Freilassung geben wird und dass er dann hier im Radio hoffentlich, wenn er dann Deutschland mal besucht, auch selber zu euch sprechen kann. Bis dahin werden wir einen alten Jingle hören aus den 90er Jahren, wo er noch im Todestrakt saß, aus dem er inzwischen auch erfolgreich rausgekommen ist. Und mein Name ist Markus, macht's gut, bis zur nächsten Woche. Ich verabschiede mich, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather. And an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Los fascistas no son como los hongos que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Thank you.